Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute, mit kleiner Verspätung melden wir uns live hier aus Köln. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir sind heute wieder frei und offen für alle eure Themen. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten und kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns ganz einfach domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf eure Anrufe und eure Themen heute Nacht. Es geht los mit Jasmin und Jasmin ist 18. Ja, 18 Jahre. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Jasmin. So, um was geht's? Also seit einem halben Jahr bin ich Prostituierte und seit einem halben Jahr bin ich von zu Hause weg. Seit ich den ersten Tag von zu Hause weg bin, mache ich diesen Beruf und bin ehrlich gesagt überhaupt nicht stolz darauf. Fangen wir mal ein bisschen vorne an. Warum von zu Hause weg? Weil ich viele Probleme mit meiner Mama hatte. Was waren das für Probleme? Ja, wir sind sechs Kinder und ich war die drittgrößte halt. Und bei ihr war das immer so, ich durfte nie etwas und meine Geschwister halt immer. Und so haben wir uns immer gestritten und egal was war, immer war ich diejenige, die Schuld hatte und irgendwann kannst du nicht mehr. Ich bin auch oft abgehauen von zu Hause, aber immer wieder zurückgegangen, ne? Gab's Gewalt in der Familie auch? Nein. Nee. Nein. Also ein paar Mal, einmal hat sie mit einem Messer zwar auf mich geschmissen gehabt, aber da hat sie sich entschuldigt bei mir. Ja. Sonst war Gewalt nie bei uns. Und gibt es ja einen Vater in der Familie auch? Ja, aber so gesehen, meine Mutter ist der Chef im Haus. Mein Vater hat da nichts zu sagen. Aber dein Verhältnis zu dem Vater ist ganz okay? War schon immer okay, ja. War schon immer okay. Mhm. So, hast du eine Schulausbildung? Nein, meine Schule habe ich nach der 9. Klasse abgebrochen. Dadurch, dass ich viel Stress mit meiner Familie hatte, bin ich auf eine Arbeitsamtsschule danach gegangen und habe versucht, meinen Abschluss nachzumachen. Aber die Umgebung und ich hatte ziemlich falsche Freunde dort. So, und jetzt seit einem halben Jahr weg von zu Hause. Mhm. Bist du auch räumlich weit weg von deinem ehemaligen Zuhause? Ja. Viele Kilometer? Also über 300. Über 300. Genau. Und arbeitest seit dem halben Jahr als Prostituierte. Genau. Bist du sofort in diesen Job reingekommen? Seit dem ersten Tag, seit ich von zu Hause bin. Wie kam das? Von heute auf morgen quasi? Also das war eine Woche vorher geplant gewesen. Mein Nachbar, auch gleiche Nationalität wie ich, der wusste zwar, wie ich leide, wie meine Mutter mit mir auch gegenüber anderen Leuten gesprochen hat. Gleiche Nationalität wie du? Was bist du? Ich bin Kurdin. Kurdin, ja. Okay. Und er war halt, mein Nachbar war verheiratet mit unserer Nachbarin und dann hat er mir mal vorgeschlagen, dass er mich nach Düsseldorf bringt zu einem Typen, wo ich es auch gut haben werde. Also davon war erst Anfang gar nicht die Rede. Dann hatten wir uns, war ja alles geplant, haben wir uns getroffen am Bahnhof. Auf dem Weg meinte er dann zu mir, dass er mich zum Mädchen bringt. Die arbeitet in einem Club und dann könnte ich da halt auch arbeiten. Also ab dann wusste ich das dann. Ach so, du warst also quasi auf dem Wegfahrweg von zu Hause. Und da ist dir erst klar geworden, was da passiert. Genau. Auf was dazu kommt auf dich. Genau. Und dann sind wir da hingefahren, habe ich sie halt auch kennengelernt, sind wir dann zu ihrem Club gefahren, wo sie schon ihrem Chef Bescheid gesagt hatte, dass sie eine Frau mitbringt. Ja, gleich den ersten Tag habe ich mit dem Job angefangen. Klar, anfangs war echt scheiße. Fühlt man sich richtig komisch, wenn man mit einem Kerl aufs Zimmer ist. Den kennst du nicht, der ist total eklig. Du hast den ersten Tag schon gleich mit dem Kunden was zu tun gehabt. Genau. Wie war der erste Kontakt mit einem Kunden? Einfach Augen zu und durch, habe ich mir gedacht. Ekelhaft? Abartig, ja. Und seitdem jeden Tag? Ja, ich habe 3 Monate in diesem Club gearbeitet. Ja. Dann habe ich einen Job bekommen als Reinigungskraft in einem Hotel. Dadurch, dass ich vielleicht vom Arbeitsamt halt eine Wohnung kriege. Das war ja mein Ziel, was ich wollte, dass die mir wenigstens eine Wohnung finanzieren, dass ich dann weg von dem Job komme. Und anfangs hat man mir auch gesagt, wenn ich das mache, wenn ich einen Job habe, dass das Arbeitsamt mir das bezahlt, dann wurde mir gesagt, ich soll zum Jugendamt gehen. Musste ich wieder zurück zu meinen Eltern dort, weil das Jugendamt dort war, hatte ich mit ihr gesprochen gehabt und sie meinte zu mir, nö, ich sehe das gar nicht ein, dass ich dir ein Schreiben gebe, wo drauf steht, dass sie damit einverstanden ist, dass ich mir eine eigene Wohnung suchen darf. Ach du Jörg. mit der Begründung, da, weil ich mit 15 schon von zu Hause weg war, 3 Monate lang, bin ich aber freiwillig wieder zurückgegangen. Da war aber schon Gerichtstermin und alles wegen Sorgerecht. Das heißt, wenn die Mutter jetzt unterschrieben hätte, hätte das geklappt? Genau. Und dann, also bist du wieder zurück und hast wieder in dem Club gearbeitet? Genau. Habe ich wieder im Club gearbeitet. Bis heute? Nee, jetzt arbeite ich privat, also in einem Privathaus. Ja. Da ist das nichts mit Trinken und so. Teilweise im Club habe ich ja nur durch Trinken verdient. Sekt, Piccolo und so, da verdient man ja auch schon reichlich. Und privat ist das so, die Kunden kommen hier rein, die gucken sich die Frauen an und dann geht's ab ins Zimmer, macht dir eine Nummer und dann fertig und dann tschüss, ne? Was heißt privat? Ist das so ein, ist das ein privates Bordell oder? Das ist ein Privathaus, also die Leute arbeiten hier auf Papiere. Ja. Und alle 2 Wochen wechseln sich die Frauen mal und dann kriegen die Annoncen in Zeitungen. Und dann kriegen die Anrufe von Männern und dann vereinbaren die Termine, dann kommen die vorbei. Schnelle Nummer, bezahlen vorher erst. Es gibt da aber keinen Zuhälter. Nein. Nee, du bist für dich selbst da verantwortlich. Genau, ich bin selber verantwortlich. Verdienst du denn viel Kohle im Moment? Im Moment, was heißt im Moment? Das Erste, was ich immer mache, ist meine Miete rausschlagen, ne? Weil ich meine Miete ja selber bezahle. Ich versuche immer anfangs erst meine Miete rauszuschlagen, dann habe ich so im Monat noch an die 200 Euro. 200-300 Euro. Das klingt aber sehr wenig. Man hat immer so die Vorstellung, die Frauen, die als Prostituierte arbeiten, die verdienen schon ganz schön viel Kohle. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Nein, aber man sagt ja auch, dass man Anfang des Monats immer gut verdient. Das stimmt auch nicht. Wie viel Freier hast du denn am Tag? Um die 3-4 Freier. Und wie viel kosten die pro Einsatz? Also es kommt drauf an, wie lange die bleiben wollen. Also bei mir fängt es ab 50 Euro an. Für Normalverkehr oder Französisch. Für beides 20 Minuten 80 Euro, halbe Stunde 100 Euro, dreiviertel Stunde 120 und eine Stunde 150 Euro. Ne? Dennoch kommt da doch eine ganze Menge Kohle zusammen im Monat. Aber du musst ja auch deine Miete hier bezahlen, ne? In diesem Privathaus. Genau. Achso, wie hoch ist die Miete da in dem Privathaus? Also 60 Euro pro Tag, ne? Da musst du deine Annoncen noch bezahlen, 30 Euro, da kommst du an die 90 Euro pro Tag. Ich verstehe. Du wohnst aber nicht auch noch in diesem Haus? Also ich übernachte da, weil ich rumreise, also nicht direkt vor Ort, wo ich wohne, dass ich da arbeite. Da habe ich ja vorher in diesem Club gearbeitet, aber seit 2 Monaten, seit ich privat arbeite, gehe ich immer außerhalb arbeiten, so um die 300-400 Kilometer. Jetzt zurzeit bin ich in Thüringen. Verstehe, das heißt, du hast gar keine feste Wohnung irgendwo? Nein, ich habe eine feste Wohnung doch. Doch, das auch. Eine feste Wohnung habe ich ja, dafür bezahle ich ja auch monatlich Miete. 350 Euro. Achso, das kommt auch noch hinzu. Genau. Okay, soweit so grob habe ich es verstanden, wie deine Situation jetzt ist. Aber ich habe gerade auch schon rausgehört am Anfang, dass du alles andere als stolz darauf bist und dich, glaube ich, auch nicht sehr wohl fühlst dabei. Nein. Du hast gesagt, das erste Mal war zum Kotzen oder sehr ekelhaft. Genau. Ist es nach wie vor für dich ekelhaft? Ja. Ja. Also du kannst das, es gibt ja so Mädels, die das so wirklich wie so einen Job abspulen können. Du kannst es nicht. Nein, es gibt Leute, die arbeiten diesen Job für Drogen oder Alkohol. Damit habe ich zum Beispiel überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ich denke immer nur an meine Miete, dass ich mich selber ernähren kann und dass ich meine Miete im Monat bezahlen kann. Das ist das Einzige, woran ich denke. Das ist natürlich keine Perspektive und das darf natürlich, das darf nicht so weitergehen. Das weiß ich. Ne? Aber der Staat kommt mir ja auch nicht entgegen. Ich war ja auch vom Sozialgericht, dass die mir wenigstens meine Miete bezahlen, aber das tun die nicht. Die haben mir einen Monat lang, haben die mir 117 Euro überwiesen, die vom Arbeitsamt. Mhm. Und da meinte er zu mir, ja, du kriegst jeden Monat. Dann bin ich 2 Monate hinterhergelaufen, weil die mir nach dem anderen Monat kein Geld mehr überwiesen haben. Und dann, ja, sie bekommen ihr Geld. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das ist doch sinnlos. Warum soll ich denn noch hinterherlaufen, wenn die mir sowieso kein Cent schicken? Also diese Verwaltungs- oder juristischen Misslichkeiten, die kann ich jetzt hier mit dir nicht klären. Da werden wir uns im Hintergrund noch ein bisschen mit dir beschäftigen. Was wir aber beide irgendwie besprechen können, ist, dass du dir etwas vornehmen musst oder ein Ziel setzen solltest, nämlich da rauszukommen. Das habe ich auch. Das Ziel, auch so schnell wie möglich da rauszukommen. Was wäre dein Wunsch? Wie würdest du gerne leben? Ja, ich würde normal arbeiten gehen. Ne? Also ich habe vorher im Einzelhandel gearbeitet, 2 Jahre lang. Ja. Und den Job würde ich auch gerne weitermachen. Also zuerst würde ich gerne meine Schule weitermachen. Ich wollte gerade sagen, Schulabschluss ist natürlich das Allerwichtigste. Das ist das A und O. Und dann darauf kannst du dann viele Sachen aufbauen, die du gerne machen möchtest. Hast du einen Freund im Moment? Ja, seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren? Ja, ich war anfangs... Weißt du das? Er weiß das noch nicht so lange. Er war ziemlich enttäuscht, hat auch geweint vor mir. Also anfangs habe ich ihm erzählt, er wusste, ich arbeite in einer Bar, in einer Kneipe. Also und ich hatte ihm erzählt damals, dass ich nur als Trinkerin dort arbeite. Also nur mit den Gästen trinke, nicht mit denen aufs Zimmer gehe. Klar, er hat mir anfangs nicht geglaubt, aber ich hatte dann so... Er hatte dann so Vertrauen in mir, dass er es mir geglaubt hat und mittlerweile weiß er es. Er ist aber überhaupt nicht stolz darauf und möchte mich auch auf jeden Fall da rausholen. Ja, aber es ist nicht so, dass er dich hat fallen lassen, nachdem er das erfahren hat. Dann kann ich dir auch nur zu deinem Freund gratulieren, Jasmin. Ja, ne? Manch da ein Freund, bin ich echt stolz. Aber hallo, manch ein Freund hätte dich aber hochkant rausgeschmissen aus der Beziehung und dann hättest du gar nichts mehr gehabt. Also das ist schon mal eine ganz gute Sache. Du hast offensichtlich einen sehr netten Freund, der dich sehr lieb hat, der zu dir steht. So, und du hast für dich die Entscheidung getroffen, ich will da raus. Ich bin langfristig kann ich nicht als Prostituierte arbeiten. Das war schon Anfang an so bei mir, dass ich, als ich schon angefangen habe, wusste ich für mich selber, ich werde diesen Job nicht lange machen. So, das finde ich gut. Und ich merke auch so von der Art, wie du redest, dass ich bin da optimistisch, dass du es schaffen wirst. Weil du klingst schon so wie eine junge Frau, die weiß, was sie will. Ich weiß, was ich will. Ja, wenn das im Moment auch alles sehr schwierig ist, das ist halt dann ein Tal, durch das du gehen musst, aber es wird nach oben gehen. Ich möchte dich sehr dazu ermutigen und wünsche dir natürlich auch sehr viel Glück dazu. Wir werden dich aber jetzt gleich nochmal anrufen, um mal so die formalen Sachen abzuklopfen, ob wir dir so ein bisschen helfen können. Alles klar. Vielleicht kriegen wir den einen oder anderen Tipp für dich, dass du schneller da rauskommst noch, als du das jetzt denkst. Ja? Okay. Liebe Jasmin, alles Gute und toi, toi, toi. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Das ist unsere Telefonnummer. Und mein nächster Anrufer, der heißt Klaus und ist 46. Hallo Klaus. Ja, hallo Domian. Ja, Klaus, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Zu deinem Thema von gestern. Der sechste Sinn. Ja, nicht direkt. Ich möchte dir von meinem Schutzengel erzählen. Von was? Von meinem Schutzengel. Vom Schutzengel? Ja. Du hast einen Schutzengel? Zu Anfang dachte ich nicht, aber mittlerweile bin ich mir ganz sicher. Erzähl mir von deinem Schutzengel. Also er ist mir in den letzten 18 Jahren genau 3-mal erschienen. Mhm. Und weil er sich mir immer als Ritter auf dem Pferd ganz in Weiß darstellt, habe ich ihn irgendwann Weißen Ritter genannt. Oh, das ist natürlich schick. Ein Schutzengel als Ritter. Ja. Hat auch nicht jeder. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Ich konnte ihn nicht fragen. In welcher Situation ist er dir erschienen? Also ich bin LKW-Fahrer. Ja. 1992 war ich in dichtem Nebel unterwegs. War eigentlich schon total müde, auch durch den Nebel. Ja. Und habe mit mir gekämpft, stehen bleiben, weiterfahren und hatte mich fürs Weiterfahren entschieden. Mhm. Und praktisch direkt hinten dran ist praktisch direkt vorne auf der Straße dieser weiße Ritter in Form wie so eine Wolke aus Watte, aber die ganzen Details, die Ritterrüstung und den Helm und die Lanze, die er bei sich hatte, waren von den Details, die waren ganz genau erkennbar. Könnte nicht sein, dass du ein bisschen im Halbschlaf schon warst? Und ja, das könnte durchaus sein, habe ich mir später auch gedacht. Und er hat die Hand gehoben und hat mit dem Mund die Worte Nein geformt. Und aus diesem Grund bin ich direkt den nächsten Parkplatz rausgefahren. Mhm. Und als ich am nächsten Morgen um 10 oder wann weiterfahren wollte, ging das nicht, weil die Autobahn, die war gesperrt. Ungefähr einen Kilometer oder zwei hinter dem Parkplatz war eine riesen Massenkarambolage. Oh ja. Und ich habe Kollegen über Funk gefragt, ob jemand weiß, wann es passiert ist. Und die sagten alle so circa gegen 2 Uhr heute Morgen, also heute Nacht. Und das war so in etwa die Zeit, als ich auf den Parkplatz gefahren bin. Selbst wenn das irgendwie so eine Halbschlafvision war, beeindruckt einen das ja schon, ne? Oh ja. Ja. Oh ja. Sag mal den anderen Vorfall, als du ihn gesehen hast. Der zweite Vorfall war 8 Jahre später, also Ende 1990, und war für mich noch wesentlich deutlicher. Ich war mit einem schweren LKW in Südfrankreich unterwegs, im Zentralmassiv. Ein Kollege ist mitgefahren, der ist gefahren. Und ich habe im Bett gelegen, hinten dran, und habe geschlafen. Und der ist auf diesem Pass ist der von der Straße abgekommen, ist durch die Büsche und die Hecken, und direkt hinten dran war ein stillgelegter Steinbruch. Der war so in Etagen, in so, wie sagt man? So eine Etage nach der anderen. Ja. Und da sind wir mit dem kompletten LKW runtergefallen. Ach, auf die erste, auf die erste Etage, die war ungefähr so 5-6 Meter unterhalb von der Straße. Mhm. Ich bin dann komplett durch das Führerhaus geschleudert worden. Kannst du dir vorstellen, wenn man wach wird und es schleudert und poltert alles und wie verrückt. Und mein Kollege ist auf dieser ersten Etage durch die Windschutzscheibe rausgeflogen, ist dort oben schwer verletzt liegen geblieben. Und der LKW ist mit mir noch eine Etage weiter runtergestürzt. Das waren dann nochmal, keine Ahnung, 4-5 Meter oder so. Und ich war dann in dem Führerhaus, das war total zerstört und der LKW lag auf der Seite und ich war total in Panik und wusste überhaupt nicht, was los ist. Hatte am Kopf eine Platzwunde, die hat geblutet und habe dummerweise auch meine Brille nicht mehr gefunden. Die war irgendwo verloren gegangen. Und ich war total in Panik und wollte dringend aus diesem Führerhaus raus. Und die einzige Möglichkeit, die sich da geboten hat, das war das Loch vorne, wo die Windschutzscheibe normalerweise drin sitzt. Da wollte ich raus, weil sonst war alles verklemmt und zu. Ja. Und ich bin da drauf zu und in dem Moment kommt wieder dieser weiße Ritter, ungefähr 4 Meter oder 5 Meter von mir entfernt, hebt die rechte Hand und formt wieder mit dem Mund das Wort tief. Tief? Tief. Du konntest es nicht hören, sondern er hat die Lippen so geformt. Und du hast daraus geschlossen, aus dieser Form der Lippen könnte das Wort tief sein. Das könnte das Wort tief sein, ja. Und dann war er auch schon wieder weg. Dann habe ich meine Arbeitstasche gesucht, da war ein Brillenetui mit einer Ersatzbrille drin, die habe ich auch Gott sei Dank gefunden und habe dann mal aus der Windschutzscheibe rausgeguckt, da ging es fast 30 Meter senkrecht runter. Das heißt, wenn du da rausgeklettert wärst du komplett runtergestürzt. Abgestürzt nach unten. Ja. Das sind ja Geschichten. So, und das dritte Mal? Das dritte Mal ist weniger spektakulär, ist auch relativ neu. Das war vor 3 Jahren auf der Eifel-Autobahn in der Nacht von Freitag auf Samstag. Es war auch wieder neblig, aber ich war überhaupt nicht müde gewesen und nichts. Ich bin aber langsam gefahren und da war er plötzlich wieder die Hand gehoben und hat wieder das Wort Tiere geformt. Und ich habe sofort abgebremst, weil ich kannte ihn ja schon. Wieso wieder? Bisher hat er noch nicht Tiere gesagt. Nein, mit dem Mund wieder. Ach so, nur mit dem Mund, so meinst du wieder, ja, verstehe. Er hat also das Wort Tiere geformt. So. Und ich konnte das auch irgendwie verstehen. Mhm. Wie, weiß ich auch nicht so genau, aber ich konnte es verstehen und habe direkt abgebremst. Und da stand so eine ganze Siebschaft von Rehen und Hirsche, bestimmt 15 Stück, standen mitten auf der Autobahn. Also was immer das auch ist, wenn man das selbst erlebt, ist man da wahrscheinlich tief beeindruckt von. Das verursacht unheimlich Gänsehaut. Aber eigentlich auch im positiven Sinne, oder? Ja, natürlich. Mhm. Ja, natürlich. Dieser Ritter ist von der Größe her so, wie das Pferd ist so groß wie ein Pferd ist und der Mann sieht auch so aus, wie ein Mann halt aussieht. Ja. Kann man das Gesicht sehen oder hat er so eine Ritterrüstung an? Ja, das Gesicht muss man ja sehen, wenn er die Worte formt, dann muss man in den Mund sehen können. Kannst du Gedanken lesen? Genau das wollte ich nämlich jetzt sagen. Und ich hatte ein oder zweimal den Eindruck, das ist eine Person vom Gesicht her, das ist irgendeine Person, die du kennst. Mhm. Aber ich komme nicht dahinter, wer es ist. Ich weiß es einfach nicht. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, es ist jemand, den ich kenne. Aber ist der Gesichtsausdruck neutral oder freundlich? Oder? Ja, ganz neutral. Immer wenn er den Mund bewegt hat, habe ich irgendwie in der Art, wie er den Mund bewegt, das Gefühl, diese Person kennst du. Das erinnert dich an irgendetwas. An irgendjemand, ja. Aber ich bin bisher nicht dahinter gekommen. Nochmal zu der Äußerlichkeit. Er hat eine Ritterrüstung an. Ja, dieses so ein und Panzer Ketten. Vorne auf dem. Nein, dieses Kettenhemd. Ach so, sowas. Ja, sowas. Und hält er was in der Hand auch? Ja, er hält so eine richtige Lanze. So eine Lanze in der Hand. Wie in einem schönen alten Spielfilm, ne? Ja, genau. Und diese Details, die sind ganz genau erkennbar. Wie heißt das Zeug, wo die Reiter in der Hand haben? Zaumzeug. Ne? Sowas, ja. Dieser Lederriemen da. Siehst du das in Farbe oder ist der schwarz-weiß? Nein, der ist einfach nur weiß. Weiß und Schattierungen wahrscheinlich. Ja. Mhm. Hast du früher an sowas geglaubt? Nee, überhaupt nicht. Nee. Aber heute glaube ich dran. Das ist irgendetwas wird es wohl da oben oder da unten geben. Keine Ahnung, wie man es benennen soll. Ja. Ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt auch ganz ratlos, aber wenn mir sowas passieren würde, würde ich auch dran glauben. Aber irgendwie ist es doch ein tolles Gefühl. Irgendwas umgibt dich, irgendeine Energie, eine Kraft, die dich offensichtlich schützt. Ja, das, ne? Das ist ja auch eine tolle Sache. Das ist, irgendwo ist das so, ja. Ja. Man hat irgendwie das Gefühl, es ist irgendwo jemand um einen rum, der passt auf. Das ist aber natürlich kein Grund, jetzt als LKW-Fahrer leistungsfähig zu werden. Wollte ich genau gerade sagen. Ja, ja, ja, ja. Ne? Das nein, darf das natürlich nicht die Auswirkung haben, dass du leichtsinniger wirst. Nein, das war ich noch nie und werde es wohl auch nie werden. Auf der anderen Seite nimmt es einem vielleicht doch auch ein wenig Angst grundsätzlich dem Leben gegenüber, was einem so im Leben passieren kann, wenn man das Gefühl hat, da ist irgendetwas, was mich schützt. Ist das so? Wenn ich mit dem LKW unterwegs bin, ist das in der Tat so, ja. Ja, ja. Wenn ich mit dem LKW unterwegs bin, ist das in der Tat so. Es passieren ja relativ viele unangenehme Sachen im LKW. Und wenn ich in den LKW einsteige, habe ich irgendwie so das Gefühl, mach ganz normal deine Arbeit, es kann nicht allzu viel passieren. Ja, ja. Bist du gerade auch unterwegs? Ja, ich bin mit dem LKW unterwegs, aber ich stehe hier bei einer Spedition im Hof. Ach so, und wohin geht die Reise noch? Ich fahre wieder zurück ins Saarland. In Saarland? In Saarland. Heute Nacht noch? Heute Nacht. Und bei dieser Spedition, wo ich gerade stehe, wollte ich ja gerade noch erzählen, da wird nachts zwischen 1 und 2 nicht gearbeitet. Ist das wahr? Die hören alle dumm hier. Dann grüße ich mal ganz herzlich die Spedition, ja. Die Kollegen und all die Leute, die doch uns jetzt zuhören. Ja. Klaus, das ist eine tolle Geschichte, finde ich. Eine sehr beeindruckende Geschichte. Also, auf dass dieser weiße Reiter dich weiterhin gut beschützt und du immer ohne Unfall über die Straßen rollen wirst können. Das wäre mir sehr angenehm. Ja, natürlich. Mit den besten Wünschen und Grüßen verabschiede ich mich. Ja, okay, dankeschön. Alles Gute, Klaus. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, gerne auch nochmal über das Thema gestern. Gestern hatten wir ja das Thema der sechste Sinn, übersinnliche Phänomene und dererlei Dinge. Oder mailt uns ganz einfach domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Marco. Marco ist 19. Hallo, Marco. Hallo. Marco, was geht's? Ja, also ich hatte jetzt am Mittwoch den schlimmsten Tag, den man eigentlich haben kann mit 19 Jahren. Was ist geschehen? Ja, also ich war 9 Monate mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Und ja, sie war halt jetzt im 4. Monat schwanger und hat mir dann halt am Dienstagabend gesagt, dass das Kind nicht von mir ist und hat dann auch da Schluss gemacht. Und ja. Oh. Also das ist ja ein doppelter Schlag. Hattest du dich schon auf das Kind gefreut? Ja, weil ich habe mit 17 mit einer anderen Freundin schon mal ein Kind gehabt, aber das ist halt am 4.11. 4 Stunden vor der Geburt verstorben, am plötzlichen Kindstod im Mutterleib, und seitdem war halt mein Kinderwunsch sehr groß und das war schon so jetzt ein Tiefschlag jetzt. Mhm. Ja. Du warst wie lange zusammen mit deiner Freundin? Mit meiner Freundin jetzt 9 Monate. 9 Monate. Sie war im 4. Monat. Genau. Schwanger. Dann hat sie dir gestanden, dass jemand anderes der Vater ist. Genau. Und sie ist sich ganz sicher? Ja, weil sie wollte halt vorher keinen Sex mit mir. Und dann hat sie wohl mit diesen... Wie vorher? Was heißt also vorher? Also die 5 Monate. Also wir haben 5 Monate halt nicht miteinander geschlafen gehabt. Mhm. Also als 4. Und dann ist das wohl halt passiert. Und nachdem sie halt dann festgestellt hat, dass sie schwanger ist, hat sie mit mir geschlafen. Und das hat sie mir halt alles am Dienstagabend erzählt. Ach so, das konntest du gar nicht so schnell alles berechnen, dass du das vielleicht gar nicht sein konntest, weil der Geschlechtsverkehr mit dem anderen relativ nah an dem Geschlechtsverkehr lag, den du mit deiner Freundin hattest. Ja, sie hat mit mir halt erst nach dem Schwangerschaftstest das erste Mal geschlafen. Da hattest du aber noch keine Bedenken? Nee, mhm. Da wusste ich noch gar nichts davon. Kennst du den, der mit dem sie da Sex hatte? Zum Glück nicht persönlich. Ja. Ist sie denn irgendwie verknallt in den oder war das nur so ein Sex? Ja, die sind jetzt zusammen. Ach, die sind zusammen. Hatten die denn, während ihr dann auch noch zusammen wart, heimlich eine Beziehung? Das weiß ich nicht und das will ich eigentlich auch gar nicht wissen. Mhm. Ja, manchmal ist es ganz gut, gewisse Sachen nicht zu wissen. Ja. Oh, wow. Oh ja, das ist natürlich ein herber Schlag. Das ist ein herber Schlag. Das stimmt leider. Mhm. Das Ganze war am Mittwoch. Ja, also in der Nacht zum Mittwoch, also Dienstagabend. Mhm. Wie hast du jetzt die letzten beiden Tage verbracht? Ich bin in meinem Zimmer und habe mich eingesperrt. Also sonst war ich eigentlich immer lebensfroh. Ich habe viel Sport gemacht. Aber irgendwie ist so seit am Dienstag irgendwie wieder alles so, ja, ich habe keine Lust auf irgendwas. Klar. Kaum Hunger und ja. Ja, verstehe. Woher weißt du denn, das ist ja jetzt so frisch und so kurz erst alles, woher weißt du denn, dass sie mit dem schon jetzt zusammen ist? Weil sie so nett war und mir halt gestern, sie waren gestern zusammen feiern, also sie und ihr neuer Freund, und dann hat sie mir halt die ganze Zeit immer auf meine Mailbox gesprochen. Ja, und ich liebe den und bitte melde dich nicht mehr, deine Sachen kannst du noch holen kommen und halt so ganz nette Dinge und ja, also boah, wie widerlich. Wie? Sehr anstandslos. Ja. Ja, ja. Wie erklärst du dir, dass sie jetzt gesprochen hat und nicht vielleicht schon ein paar Wochen vorher? Ich habe keine Ahnung. Also ich denke mal, das liegt an ihren Freunden. Also sie ist in einem Freundeskreis, mit dem ich nicht wirklich meine Zeit verbringen wollte. Da aus diesem Freundeskreis kommt auch dieser Freund und ja, die nehmen Drogen. Ja. Da ist ein Mädchen, die hat mit 19 zwei Kinder. Ja. Die schiebt den Kinderwagen, trinkt dabei Alkohol. Und das sind nicht Leute, wo ich mich mit irgendwie... Deine Ex-Freundin nimmt auch Drogen? Also sie hat genommen, ja. Sie hat PEP gezogen. Ja. Und dadurch hatte ich einen Nervenzusammenbruch, wie ich das erste Mal gesehen habe. Das ist eine Art von Ecstasy, ne? Nee, ich hab keine Ahnung. Nicht Ecstasy. Es fällt mir gerade in. Wie Koks oder irgendwas? Ja, ja, so, ja, ja. Fällt gerade das Wort nicht. Ja, ja. Und ich kenne mich damit nicht aus. Also, ich wollte damit auch nie was zu tun haben. Ja. Nur, sie war mir halt so wichtig. Speed, und, das war das Wort. Art von Speed. Ja. Und ich wollte halt damit nie was zu tun haben. Mensch, Marco. Weißt du, ich denke gerade so ein paar Sachen im Hinterkopf. Das ist natürlich ein krasser Schlag für dich. Aber kein Ding ist so schlecht, dass es nicht irgendwie eine gute Seite hätte. Ich sehe die zurzeit nur. Ich sehe die aber jetzt schon für dich. Ich bin froh, dass die dir das jetzt gesagt hat. Das ist schon mal ganz gut. Das so. Dann scheint mit der auch wirklich nicht viel los zu sein. Die hatte ich ja nur nach Strich und Faden betrogen. Wieso? Ach, das auch klingt. Ja, das ist so. Wieso hat die sich dir verweigert? Warum hat die gesagt, ich will mit dir 500er keinen Sex? Warum? Ich weiß nicht, also das war... Wie hat sie das denn begründet? Ich will mich dich aufsparen, ja, oder? Also die ersten zwei Monate war das, weil sie mich kennenlernen wollte, weil das ging mit dem Zusammenkommen alles sehr schnell. Mhm. Und wie alt ist die denn eigentlich? Die ist 18. 18. Und ja. Aber die hat doch schon sexuelle Erfahrungen vorher gesammelt, ne? Oder? Bestimmt, ja. Also umso merkwürdiger. So, ja. Und dann macht sie auch noch mit einem anderen Typ rum. Und lässt sich schwängern und ist eine Weile mit dir zusammen und damit du dich in der Vorstellung halt auch, dass du dich freuen kannst auf ein Kind. Und dann sagt sie dir das. Also mit der Frau ist nichts los. Marco, mit der ist nichts los. Ich würde mal... Vor allem, weil sie halt wusste, dass ich schon ein Kind verloren habe. Und Ja. Also ich sag es mal so, also ein ganz neutraler Außenstehender. Sei froh, dass du los bist. Sei froh, dass du sie von der Backe hast. Ja, das stimmt schon. Das sagt irgendwie jeder. Ja, das tut. Ist ja auch völlig klar, dass dir das wehtut. Das sieht sie. Und ich weiß nicht. Ich würde sie auch. Ich, so blöd das jetzt klingt, aber ich würde sie gern halt an meiner Seite haben. Ich vermisse sie abends, ihr Lachen. Sie hatte voll die schönen Augen und sowas. Und führ dir mal vor Augen, was die mit mir gemacht hat. Ja. Immer wenn du anfängst, romantische Gefühle zu kriegen, führ dir knallhart vor Augen, was die mit dir gemacht hat. Die hat dich beschissen nach Strich und Faden. Da helfen auch die schönen Augen nicht drüber hinweg. Nee, das stimmt schon. So, und das ist erst zwei Tage her. Nach zwei Tagen kann man wirklich auch noch sehr traurig sein und den Schmerz haben. Denn du bist ja auch sehr, du bist einfach auch sehr gedemütigt und verletzt worden durch diese Geschichte. Ja. Deswegen ist es auch völlig normal, dass es dir schlecht geht. Dir kann es auch noch eine Woche oder noch ein paar Wochen schlecht gehen. Das finde ich erst normal. Aber versuche, so in Gedanken dagegen zu arbeiten, wenn du anfängst, sie zu idealisieren oder dir schöne Gedanken über sie zu machen. Da ist nichts Schönes. Da ist aber auch überhaupt nichts Schönes. Ja, es gab ja schöne Zeiten, ja. Also wenn man das jetzt so sieht, ja. Dass sie mich halt die ganzen 9 Monate, also ich denke mal, betrogen hat. Ja, die hatte obwohl ich ihr von den Drogen weggeholfen habe und sowas und echt 9 Monate wie eigentlich so richtig einen Teil meines Lebens dafür geopfert habe. Ja. So meinen Sport aufgegeben, ich habe bei Fortuna Köln gespielt und ja. Habe dafür da aufgehört. Und du bist ein viel zu netter Typ für die Frau, Marco, weißt du das? Leider ja. Ja. Nee, nicht leider. Ich finde das gut, dass du so bist, wie du bist. So. Und jetzt kannst du dich auch noch ein bisschen, noch ein paar Tage einschließen und dich in deinem Schmerz, mit deinem Schmerz beschäftigen. Aber da musst du auch nach vorne gucken. Dann geh wieder, mach deinen Sport wieder. Was machst du vom Beruf oder gehst du noch zur Schule? Ich arbeite bei der Stadt Köln. Und den Job, dem gehst du nach, ne? Ja, klar, muss so. Ich ja. Ne? Ja. So, ja, wo uns das Geld herkommt. Ja, und dann würde ich mir aber so ein richtiges Programm zurechtlegen, damit, das ist die gar nicht wert. Mensch, die sitzt jetzt da und feiert und lässt es sich gut gehen mit ihrem neuen Macker. Und du sitzt da und bist fertig mit den Nerven. So darf das nicht sein. Eine Weile schon, aber nicht lange. Dann machst du dir einen Plan für deine Unternehmung. Sport ist immer gut. Da hast du deine Freunde, deine Kumpels, da ist Abwechslung. Und verabrede dich, geh raus unter Menschen und so weiter. Fällt halt alles so ein bisschen schwer. Ist völlig richtig und normal. Das wäre auch unnormal, wenn du jetzt da völlig locker nach 2 Tagen rausgehen könntest. Aber ich sag's nochmal so, dass die beste Medizin ist, sich immer vor Augen zu halten, was die andere Person mit einem, sprich jetzt mit dir, gemacht hat. Mhm. Stell dir mal vor, ihr wärt zusammengeblieben und das Ganze wäre erst aufgeflogen, wenn das Kind geboren worden wäre. Und ach, so bist du noch haarscharf mit dem blauen Auge davongekommen, würde ich mal sagen. Ja, aber so langsam habe ich irgendwie keine Lust mehr auf so einen Scheiß. Ja, weißt du, was ich dir aber auch mal dringend rate? Junge, du bist 19 Jahre alt. Denk mal ein bisschen an Verhütung. Ja. Und wenn du... Ja, ich meine, das erste war ja gewollt, ne? Also mit meiner Freundin. Ist ja auch schon Wahnsinn, mit 17 das gewollt zu haben. Leb mal erst dein Leben. Ja, das stimmt. Also ich denke mal, das werde ich jetzt machen. Abgesehen von der Verhütung sind die Kondome ja auch noch zu vielen anderen Dingen gut, nämlich schwere Krankheiten von AIDS bis anderen Sachen auch zu verhüten, zu verhindern. Ja. Meine Freunde meinen, ich sollte jetzt mal einen Test machen. Also. Ja, gut, kannst du auch noch machen. Ja, sicher, kann man auch machen. Und wenn du irgendwann dich gegen das Kondom entscheidest, dann bitte aber auch erst bei einer Freundin, mit der du schon eine ganze Weile zusammen bist, wo ein großes Vertrauensverhältnis ist, dass auf jeden Fall die Bedenken, dass man sich da was Schlimmes an Krankheiten holen kann, dass die schon mal reduziert sind. Aber in Sachen Verhütung würde ich mir an deiner Stelle wirklich noch ein bisschen Zeit lassen. Ja, ich denke mal, dass ich jetzt erstmal genug von Beziehungen habe und jetzt erstmal gucke, dass ich mein Leben lebe, genau. Mit Sport, mit der Arbeit gucke, dass ich was für mich erreiche. So, das ist doch eine gute Frage. So war halt, es fehlt halt jetzt so. Sie an meiner Seite. Ja, ist klar. Das ist das, was mich runterzieht. Ja, da ist jetzt ein Loch entstanden in deinem Leben, das ist jetzt so. Aber ich sage dir nochmal als Außenstehender, ich bin froh, wenn ich das hier so beurteilen sollte, dass du da so noch rausgekommen bist. Das wäre keine gute Partnerin. Wenn das Kind auf die Welt gekommen wäre. Genau. So. Dann stimmt das schon. Vielleicht konntest du dir schon für dieses Wochenende irgendwas vornehmen, dass du mal rausgehst, dich mit irgendeinem Freund verabredest. Ich guck mal. Überleg mal. Alles Gute, mein Lieber. Dann bedanke ich mich, ja. Marco, mach's gut. Okay. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, 1.35 Uhr und 30 Sekunden, eine kleine Postecke gibt es. Der Mike hat uns geschrieben. Mike schreibt, hi Domian. Ich war vorige Woche fassungslos, als der Typ erzählte, dass er die kleine Katze im Backofen übersehen hatte und das arme Tier dann zusammen mit der Pizza im Ofen lebendig verbrannt ist. Ich weiß, es war ein Versehen, er hat es nicht extra gemacht. Dennoch hatte ich den Eindruck, dass er nicht wirklich verzweifelt deswegen war. Deine klare und harte Reaktion fand ich gut. Gruß, Mike. Dann schreibt Ingrid aus Süddeutschland. Hallo Domian. Ich finde dein Gespür für Menschen sehr gut. Was mich jedoch immer wieder aufregt, sind deine Kommentare über dicke Menschen. Anstatt eine Anruferin zu belobigen, dass sie bereits 30 Kilo abgenommen hat, sagst du, da müssen aber noch 10 Kilo runter. Vielleicht hast du persönlich Schwierigkeiten, mit Gewicht umzugehen. Der liebe Gott hat sowohl die Ameise und den Elefanten erschaffen. Was soll also diese Gleichmacherei? Und dann fragt Ingrid noch, sollen denn alle jung, schön und ohne Falten sein? Liebe Ingrid, natürlich nicht. Guck mich an. Und was die Sache ja mit den Dicken anbelangt, das ist wirklich ein Missverständnis. Ich habe noch niemals, solange ich diese Sendung hier moderiere und auch privat, im ästhetischen Sinne schlecht über dicke Menschen gesprochen. Dann wäre ich schon bescheuert, weil ich das genau so nicht sehe. Wenn, dann geht es immer nur um gesundheitliche Aspekte. Dass ich sage im Gespräch auch, da muss man was runter, weil du dir schadest und du krank wirst davon. Also, das ist ein Missverständnis, liebe Ingrid, definitiv. Ben aus dem Sauerland schreibt, Hi Domian, deine gestrige Show war der Hammer. Die Geschichte mit dem Voodoo-Zauber hat es mir eiskalt den Rücken runterlaufen lassen. Ich selbst durfte einmal bei einer Voodoo-Zeremonie in Brasilien dabei sein. Das war das Heftigste, was ich bisher in meinem Leben erlebt habe. Vorher hatte ich sowas immer als Blödsinn abgetan. Seitdem aber weiß ich, dass ein Voodoo-Zauber funktionieren kann. Es gibt schwarze Magie und man sollte immer einen großen Bogen um all diese Sachen machen. So, dann noch eine weitere Mail zu dem beliebten Thema Fragen an den Moderator. Die Mail kommt aus Berlin von Anne. Und Anne schreibt, lieber Domian, ich finde super, dass du auch persönlich Fragen beantwortest. Hier 4 Fragen von mir. Erste Frage, wie findest du Halloween? Ich finde Halloween grässlich. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Das ist irgend so ein Zeug, was aus Amerika rübergeschwappt ist. Und ich finde das alles ziemlich albern. Zweitens, welchen Horrorfilm findest du am besten? In der Tat gucke ich gerne Horrorfilme. Und für mich ist die absolute Nummer 1 immer noch der mittlerweile doch schon sehr alte Film. Aber den finde ich wahnsinnig. Das ist Shining. Shining. So, anderes Thema, dritte Frage. Wen würdest du dir als Nachfolger von Elke Heidenreich beim ZDF wünschen? Das ist in der Tat eine sehr schwierige Frage. Ich habe mir überlegt, ich fände das gar nicht gut, wenn da ein sehr beflissener und intellektueller Mensch sitzen würde, sondern eher vielleicht schon jemand vom Schlage Elke Heidenreichs. Ich fände das sehr schön, wenn Harpe Kerkeling das machen würde. Oder wenn Jürgen von der Lippe das machen würde. Jürgen von der Lippe hat hier im WDR ja auch eine Sendung, da geht's ums Lesen. Und ich finde, er macht das ausgesprochen gut. Er ist auch von Hause aus Germanist und bringt so eine gute Mischung zwischen Ernsthaftigkeit und auch Humor in die Sache mit rein. So, und die dritte Frage ist dann auch dann schon eine sehr schöne intime Frage. Warst du schon mal in einem Swingerclub? Antwort eindeutig nein. Ich war noch nicht in einem Swingerclub. Aber ich war schon mal bei einer ähnlichen Veranstaltung, aber mehr sage ich jetzt dazu nicht. Ende der Postecke. 1.40 Uhr in ein paar Sekunden. Und wir machen jetzt weiter mit unserer Sendung. Und hier ist Simone. Und Simone ist 40 Jahre alt. Guten Morgen, Simone. Guten Morgen. Hallo, Simone. Was geht's bei dir? Ja, ich habe seit Mitte des Jahres eine Beziehung. Und es ist ein sehr, sehr, sehr, sehr, sehr lieber Kerl, der wirklich alles für mich tun würde, mir die Sterne vom Himmel holt, mir den Himmel zu Füßen legt. Und ich habe mich eigentlich sehr gut aufgehoben gefühlt und sehr wohl gefühlt in dieser Beziehung und habe vor circa, ziemlich genau vor 3 Wochen einen Mann kennengelernt, der mein komplettes Leben auf den Kopf stellt. Einen zusätzlichen neuen? Richtig. Die andere Sache lief ja nun noch gar nicht so lange. Nein, richtig. Das ist seit Mai. Ja. Und wir leben nicht zusammen. Wir wohnen ein paar Kilometer auseinander, sehen uns eigentlich nur am Wochenende. War aber schon so eine Art Beziehung geworden. Ja, ja. Nicht nur so eine Art, sondern das ist wirklich sehr liebevoll und sehr gefühlvoll. Ja. Und ich habe vor circa 3 Wochen, vor ziemlich genau 3 Wochen am Wochenende einen Mann in Köln in der Altstadt kennengelernt. Mhm. Und wie, warst du alleine aus? Nein, ich war mit einer Freundin aus, die mich zu einer Party mitgenommen hat. Und zwar habe ich erst im Nachhinein erfahren, dass das ein Community-Treffen von einer Internetplattform gewesen ist, die sich die Sklavenzentrale nennt. Oh, das klingt aber schon wieder nach heißem SM, ja. Ja, SM-Sex. Genau, genau. So, und ja, habe eben halt diesen Mann kennengelernt und der in dieser Szene schon länger zugange ist. Ja. Und nun geht's bei euch zur Sache. Richtig. Aber hallo und wie, ne? Aber hallo und wie, ganz genau. Ich höre es schon. Ja. Hast du denn bisher in Sachen SM auch Ambitionen gehabt? Jein. Jein, also, sagt mir nicht wie. Jein heißt, dass ich natürlich schon mal davon gehört habe. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, mit 40 bin ich da noch irgendwie mit konfrontiert worden. Hören tun wir viel. Dass es irgendwie eine Rolle in meinem Leben gespielt hat, war bis jetzt noch nicht. Ach so, also das heißt im Klartext schon, dass du noch keine realen Erfahrungen mit den Facetten der SM-Sexualität hattest? Nein. Nichts, gar nichts? Nein, nein. Und mit diesem Mann jetzt schon? Ja. Was macht er mit dir oder was machst du mit dem? Nee, er macht mit mir. Er macht mit dir, du bist in der devoten Rolle. Richtig. Was macht er? Ja, noch nicht mal so sehr körperlich. Also es geht nicht um eine körperliche Schmerzerfahrung. Also ich bin sicherlich nicht masochistisch. Mhm. Das kann ich also hundertprozentig ausschließen. Für mich, ich stehe nicht auf Schmerzen. Mhm. Aber dieses Kopfspiel, was er mit mir macht, das was macht er? Was ist das Kopfspiel? Ja, wie soll ich das beschreiben? Er ist... Er beherrscht mein Denken von morgens bis abends. Er schickt mir morgens eine SMS und da schlägt mir das Herz bis zum Hals. Was steht in der SMS morgens drin? Ruf mich um 10 Uhr an, ganz lapidar. Ach so. Und dann rufst du um 10 an. Nicht irgendwie so eine Bitte, ruf mich bitte oder wäre schön, wenn du mich anrufst. Ich verstehe, der gibt ja quasi Befehle auch für im genau. Alltag. Genau. Ruf mich an, dann rufst du an. Genau. Eine weitere SMS? Du gehst heute ohne Unterwäsche. Und dann geht Simone ohne Unterwäsche. Simone geht unter. Ja. So, sogar zur Arbeit, ne? Ja. Ja. Was arbeitest du, wenn ich zwischendurch fragen darf? Kaufmännische Angestellte. Ja, da würden die Kollegen hätten Späßchen, wenn die wüssten. Oh ja. Was schreibt er noch? Also Simone geht heute ohne Unterwäsche. Was schreibt er noch? Ja, zum Beispiel, also ich wohne im Tor zum Sauerland und er wohnt in Köln. Mhm. Heute Abend um 8 Uhr bist du in Köln da und da. Und dann bist du da? Ich bin da. Ohne zu fragen? Ohne zu fragen. Mhm. Das war bis jetzt erst zweimal. Wir haben uns also zweimal getroffen bis jetzt, nach dieser Party. Und ohne Wenn und Aber. Gab es denn auch schon Sex? Ja. Ja. Und wie lief der Sex ab? Sehr beherrschend von seiner Seite. Ja, also er hat dich schon hart drangenommen. Ja. Mhm. Hat dich auch mit Sprache gedemütigt. Ja. Ja. Und ich hab's genossen. Was hat er zu dir gesagt? Er hat mich eigentlich beleidigt. Noch mal ein Beispiel, wir dokumentieren hier ja nur etwas. Das ist ja... Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das... Ja gut, es ist 1.44 Uhr, ich darf das gar nicht sagen. Du Schlampe. Ach Gott, das ist ja harmlos. Ja. Das ist ja harmlos. Ja, gut, du sagst, das ist harmlos. In meinem Leben war das eine fürchterliche Erniedrigung und Beleidigung. Wenn vorher einer zu mir gesagt hätte, du Schlampe, die hätte ins Gesicht gesprungen. Natürlich. Ja. Aber ich meine jetzt in diesem SM-Spiel ist das... Knie dich hin. Und das macht die Simone dann? Ja. Ihr hattet auch Geschlechtsverkehr schon? Ja. Mhm. Und das ist eben halt so eine Sache, da komme ich irgendwie, ja, also auf der einen Seite ist es natürlich meinem Freund gegenüber, der total lieb und nett. So, und darüber müssen wir jetzt reden. Der arme, liebe, süße Freund, der da irgendwo, mit dem du kuscheln kannst, der weiß das natürlich noch nicht, vermute ich. Nein. Nee. Nein. Wie soll denn das weitergehen jetzt? Keine Ahnung. Ja, ich weiß es. Sag's mir. Ja. Also Simone, du bist eine 40-jährige Frau. Du kannst ja nicht ein Betthäschen halten, der lieb und süß und nett und putzig ist und dich von einem anderen Kerl versohlen lassen. Das geht nicht. Wobei der noch nicht mal versohlt. Nee, ich meine jetzt nur im übertragenen Sinne. Ich glaube ja, wenn man so etwas plötzlich an sich spürt, dass man darauf abfährt, auf solche Sachen, wie du es gerade jetzt beschrieben hast, das ist wie ein Funken in ein Benzin, Bassin. Ja. Das kriegst du jetzt nicht mehr wegprogrammiert. Du bist, glaube ich, jetzt absolut neugierig und angefixt. Das ist, als wenn sich so eine kleine Tür, Tür einen Spalt breit geöffnet hätte und mir einen Einblick gewährt hat in eine riesengroße, faszinierende, bunt schillernde Welt. So, und ich glaube, je mehr du dich jetzt mit diesem Mann beschäftigst und je mehr SMS da kommen und was auch immer, desto verrückter wirst du, dich mit dieser Art der Rolle und der Sexualität zu beschäftigen. Das heißt, du musst abschieden, ich sag das mal so ganz schnell, ohne großartig zu problematisieren, du wirst dich verabschieden müssen von deinem freundlichen Freund. Ja. Also erstmal kannst du sowieso... Weil ich damit sehr, sehr wehtun werde. Ihm? Ja, klar, sicher. Gut, aber was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass du es parallel heimlich laufen lässt, kannst du nicht machen? Ja, ich habe zum Beispiel auch überlegt, ob ich nicht meinen Freund mal auch in die Richtung schubsen kann. Hör mal, da ist was, was mich interessiert und ich möchte das gerne mal ausprobieren. Dazu muss ich sagen, dass ich ihm diese Dominanz, die ich jetzt bei dem anderen Mann erfahre, absolut abspreche. Ja, also du kannst das gerne versuchen, aber ohne jetzt Details zu wissen, bin ich fast sicher, dass das nicht funktioniert. Weil der scheint nicht so zu sein, wenn du ihn... Nein. Ne, ja, und dann kann man... Das kann man auch von niemandem erzwingen oder sich erwünschen. Das würde er vielleicht sogar völlig albern finden, wenn er zu dir, du Schlampe, sagt. Ja. Sagen würde. Oder was ich dir Befehle geben würde. Ja. Das hat man oder man hat's nicht. Oder man hat's irgendwie versteckt in sich, wie du es vielleicht Jahre mit dir herumgetragen hast und du wusstest das nicht. Und jetzt ist das halt rausgekommen. Wie waren denn deine Beziehungen früher? Waren die auch eher so Blümchensex, normal alles? Ja, ganz normal, ganz liebevoll und bin 14 Jahre verheiratet gewesen und alles ganz easy, ganz normal. Gab es denn irgendwann schon mal so in Träumen oder so heimliche Fantasien diesbezüglich? Ja. Das schon? Mhm. Das schon. Ja. Ich habe das eben halt immer als Schmarrn abgetan und gesagt, um Gottes Willen, das kann doch dir nicht passieren. Und vielleicht sogar als ein bisschen abartig. Genau. Ja. Mhm. Pervers. Pervers, genau. Ja. Genau. Jetzt bist du mittendrin. Jetzt bin ich mittendrin und weiß überhaupt nicht, wo mir der Kopf steht. Aber es ist auch eine spannende Erfahrung. Oh ja. Also das ist wirklich so, ich kriege morgens eine SMS und bin unter Hochstrom. Ja, ja. Ja, und nein, ich lache nicht aus, ich kann das gut verstehen. Das heißt, du entdeckst jetzt auch nochmal Sexualität neu. Ja. Obwohl es gar nicht so direkt um den Kultus geht. Nein. Es geht um das ganze Spiel und genau, wie du es gerade sagst, was im Kopf stattfindet, ja. Genau. Ja. Noch nicht mal so sehr diese körperliche Erfahrung, wobei eben halt außer wirklich Sex keine körperliche Erfahrung stattgefunden hat. Also nicht irgendwie, dass er mich geprügelt, geschlagen oder irgendwas gemacht hat. Also das Härteste, was er getan hat, ist eben halt so in die Haare gegriffen und mich an den Haaren gezogen hat. Ja? Mm. Und in dem Moment fand ich das einfach nur geil. ist das denn jetzt rein so eine sexuell-erotische Rollenfaszination oder könntest du dir auch vorstellen, dich in diesen Kerl zu verlieben? Oder passt das irgendwie nicht zusammen? Doch, ich könnte es mir vorstellen. Und er hat also schon sehr klar geäußert, dass ich also, wenn er sich denn eine Beziehung vorstellen könnte, dass ich denn wohl diejenige wäre, mit der er sich diese Beziehung vorstellen könnte. Mhm. Und das zieht mir mal so ganz den Boden unter. Ja, ich habe gerade mal so vorausgesetzt, weil du das so beschrieben hast, dass du in diesen netten Mann, den du seit Mai kennst, nicht wahnsinnig verliebt bist. Ich fühle mich wohlig in seiner Zuneigung und in seiner Zuwendung. Okay. Und Antwort schon klar. Ja. Ja, also Simone, meine Meinung habe ich dir gesagt. Ja. Du musst ja raus aus der einen Beziehung und das hier ist ein Abenteuer, in das du dich da begibst, aber sicher ein interessantes Abenteuer und du bist reif genug, dass du das auch bedacht angehen kannst. Ja. Ja. Ja. Hast du jetzt gerade ein Höschen an? Nein. Nein. Ich hab's mir da fast schon gedacht. Simone, es war sehr nett, mit dir geplaudert zu haben. Dankeschön. Alles Gute. Dankeschön, tschüss. So, wen haben wir hier? Hier haben wir Flora und Angelina, beide 16 Jahre. Hallo. Hallo. Hallo, Domian. Kann ich mit beiden gleichzeitig sprechen? Ja, wir haben Lautsprecher. Ihr habt einen Lautsprecher an. Flora und Angelina, 16 Jahre alt. Ja. Tag ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Um was geht's denn bei euch? Also, wir glauben, dass unsere Mutter fremd geht. Ihr seid Geschwister? Ihr seid Geschwister oder Zwillinge? Ja. Das ist ja lustig, es klingt auch schon nach Zwilling. Aber das Thema ist weniger lustig. Hm. Ihr habt das Gefühl, eure Mutter geht fremd? Ja. Wie kommt ihr drauf? Also, sie war letztens in der Bibliothek und hat sich dort auch ein Buch über Fremdgehen ausgeliehen. Also dort ging es um so eine Frau, die ist fremdgegangen und wie sie dann halt eben das Problem gelöst hat. Und ja. Und also das war ja nicht das Einzige. Ja. Also es war ja auch im Café, also wir haben sie einmal verfolgt, weil sie ist immer öfter weg gewesen. Mhm. Und wir haben sie einmal verfolgt, sie wieder weg war. Und da war sie im Eiscafé mit einem Mann, den wir gar nicht gesehen haben. Also nicht kannten. Den ihr nicht kanntet? Nicht gesehen haben. Haben die irgendwas gemacht, was darauf hindeutet, dass sie fremd geht? Die haben die ganze Zeit so Händchen gehalten. Und ach, Händchen gehalten haben sie schon? Ja. Und sie haben sich unterhalten. Küsschen auch? Nein. Das nicht. Eure Eltern leben zusammen? Ihr lebt alle zusammen in einem Haushalt, einem Haus? Hm. Seid ihr die beiden einzigen Kinder oder gibt es noch andere Kinder? Ja, also wir sind die einzigen. Ihr seid die einzigen. Okay, das Buch ist noch kein Beweis, wenn sich jemand ein Buch ausleiht über das Fremdgehen. Aber das andere klingt schon ein bisschen ernster. Habt ihr denn sonst noch Indizien gesammelt? Ja, also sie ist auch öfters weg und sie ist auch manchmal auch am Chat im Internet. Also von unseren Eltern, das Verhältnis war eigentlich immer gut, bloß in letzter Zeit ist das schlecht geworden. Hm. Streiten die viel? Ja, die streiten sich viel. Wie merkt ihr denn noch, dass das Verhältnis schlecht geworden ist? Also der Streit geht auch oft um so Kleinigkeiten, also Sachen, die nicht wichtig sind. So alltägliche Sachen. Ja. Ist der Streit heftig? Ja, also schon. Schreien die sich an? Ja, also manchmal ja schon. Ja, aber so Gewalttätigkeiten nicht, das... Nein, nee. Das nicht. Es fliegt auch nicht mal ein Teller an die Wand oder so. Nein. Nee, das nicht. Hm. Wie ist denn euer Verhältnis zur Mutter? Wie ist euer Verhältnis zu dem Papa? Also zu unserem Vater ist das Verhältnis sehr gut, aber zu unserer Mutter jetzt ist das Verhältnis nicht mehr so gut. Also seitdem wir das gesehen haben, diesen Mann, weil in dem Eiscafé, weil das sah jetzt nicht gerade sehr freundschaftlich aus, also das sah mehr nach einem Verhältnis so aus. Also unseren Vater sehen wir auch nicht oft, weil der ist eigentlich sehr viel arbeiten, der macht viel Überstunden. Ja. Ich bin immer noch so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich ausreicht als Beweis, was ihr da im Eiscafé gesehen habt. Könnte das nicht vielleicht ein alter Freund von früher gewesen sein, den man auch mal so anfasst beim... Ja, also sie hat ja auch gesagt, dass sie einkaufen geht. Die hat euch nicht bemerkt, dass ihr ihr gefolgt seid? Nein. Also wir haben immer Abstand gehalten. Wie haben die sich denn dann verabschiedet, die beiden? Das ist auch mal ein ganz gutes... kann man auch was das gut... Wir sind ja nicht so lange geblieben. Bitte? Wir sind ja nicht so lange geblieben. Ach so, das ging nicht. Das ging schon so eine Stunde. Seid ihr denn jetzt irgendwie ja mit euch am Ringen, ob ihr das dem Vater sagen sollt oder... Nee, also wir trauen uns jetzt nicht so, weil wir haben dann Angst, dass dann die Ehe so ganz kaputt geht und wir wollen uns da jetzt nicht einmischen. Also ja, die beiden sind ja sowieso jetzt in einer Ehekrise, denke ich. Mhm. Aber ihr ruft ja mich an und das besorgt euch ja schon sehr. Ja. Mhm. Weißt du, was ich ganz schlau fände, Flora und Angelina? Wenn ihr zunächst mal mit eurer Mutter sprechen würdet. Also unsere Mutter, die überreagiert manchmal. Ja gut, aber das, finde ich, sollte man dann schon mal ausprobieren. Ich meine, ihr habt ja ein Recht dazu, das zu äußern. Ihr habt das beobachtet und ihr macht euch Sorgen. Und wenn ihr das so lange mit euch herumtragt, ist das ja auch nicht gut für die Familie und für die Stimmung in der Familie. Redet mal mit ihr darüber. Sagt ihr, dass ihr das beobachtet habt. Mal gucken, wie die reagiert. Ja. Plus, wir haben ja auch Angst, dass unser Vater dann sauer wird. Ja, aber der erste Schritt ist, finde ich, erstmal, dass ihr mit der Mutter sprecht. Und dann muss man weitersehen, eigentlich müsste sie dann den Schritt unternehmen und mit eurem Vater sprechen. Was ist denn, wenn jetzt rauskommt, dass sie eine Affäre hat? Tja, dann wird's ernst. Dann ist die Frage, wie gut ist die Ehe noch? Wie ernst ist die Ehe gefährdet? Aber ich meine, ihr seid 16 Jahre, ihr seid ja keine Kinder mehr. Das soll sie euch dann mal erklären, wie die Situation ist. Ich finde, ihr habt ein Recht dazu, das anzusprechen. Ich würde es an eurer Stelle machen. Ich könnte das nicht so mit mir rumtragen. Ja? Okay, ja. Meine lieben beiden, versucht das mal so. Wenn es nochmal Probleme gibt, ruft mich an. Okay, danke. Okay? Tschüss. So, ganz kurz jetzt noch. Irmgard, 73, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Grüße dich. Können wir ganz kurz reden? Ja, ganz kurz. Auf deine Antwort, auf die Frage, was du von Halloween hältst, ja, warst du sehr negativ. Ja. Und ich bin der Meinung, ich hatte einen netten Abend, denn zu mir kam, das ist bei uns so üblich, da klingeln die Kinder von 6 bis 8 und die Eltern warten und jeder hatte was Süßes gekriegt. Ich habe so viele gute Wünsche gekriegt und Dankeschön und wenn die kleinen Frösche dann da stehen, das finde ich so nett. Also so ein bisschen wie bei St. Martin. Bitte? So ein bisschen wie bei St. Martin. Ja gut, die Kinder haben doch heute nicht mehr viel. Und wann dürfen sie dann mal abends raus? Ja. Und wann haben sie mal Spaß? Das finde ich ja ganz toll. Du bist ja nun eine Vertreterin einer noch anderen Generation, die ja auch mit Halloween früher überhaupt gar nichts zu tun hatte. Ja, ich bin auch Oma. Du bist auch Oma und kriegst jetzt diese neue Tradition, also die neu aufkommende Tradition mit und findest diese gut. Ja, also das finde ich, also für die Kinder finde ich, das ist ein Spaß. Ja, so ist es ja auch für die Kinder gedacht. Und ich mache das dann immer, jeder kriegt das Gleiche. Ja. Und keine Drängeleien, ich zähle sie dann ab. Ich hatte mindestens 50 Geister. Ist das wahr? Ich habe überhaupt nichts bei mir mitbekommen heute zu Hause. Ich mache die Tür auf und dann sage ich, hallo, kommen da wieder Geister? Und da sagt so eine ganz kleine, ich bin kein Geist, ich bin eine Mickey Maus. Wie alt sind die Kinder, so von bis? Die meisten sind so, sag ich mal, von 3 bis 7, 8. Von 3 bis 7, 8. Und ganz spät kommen auch noch mal ein paar größere. Also, das ist sehr schön. Dann hast du jetzt gesagt, dass du mit deinen 73 Jahren sagst, ich finde Halloween gut und das ist eine schöne Bereicherung unserer Kultur. Ja, würdest du sagen? Für die Kinder. Für die Erwachsenen finde ich ein bisschen blöd. Ja, so meinte ich es ja gerade eigentlich auch. Gut, okay. So meinte ich es auch. Für die Kinder ist es natürlich absolut in Ordnung. Ja, aber ich hab's jetzt so gemeint. Gut. Irmgard, danke dir, dass du es noch gesagt hast. Alles Gute wünsche ich dir. Schönes Wochenende. Danke, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche in der Technik. Malte Imels. Wir gehen jetzt auch ins Wochenende. Wir hören und sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch ein schönes und gutes Wochenende und sage dann ganz einfach mal Tschüss. Bis nächste Woche. Bye, bye. Tschüss.